Ölkuchen auf einer Demo rum, mit einem Plakat und keine Bäume um. Das Plakat ist noch ganz frisch, er malt es auf seinen neuen Eichentisch. Er ist sauer, dass die Fische dem Rhein verreckt, wo es ihm nur Mandunkel auch so gut schmeckt. Und er hält eine Rede durch den Mikrofon, aus dem Kernkraftwerk kommt dafür der Strom. Mensch, Ölkuchen, fang mal dir selber an. Du Müsli, fressender Hampelmann. Mensch, Ölkuchen, fang mal dir selber an. Du Müsli, fressender Hampelmann. Auf dem Tisch liegt ein Blumenkohl aus Tschernobyl. Dazu gibt es heute spanisches Speiseöl. Bei österreichischem Wein, da wird ihm ziemlich heiß. Das kühlt ja gleich mit italienischem Mais. Alle also in einer Tasse Gesundheitstee, und ein Tee schmeckt die Formaldehyd mit Zimlandmilch. Draußen regnet es wieder diesen sauren Regen. Jetzt greift er seinen Schirm, macht ihn dem oder gegen. Mensch, Ölkuchen, mach mal bitte selber an. Du Müsli, fressender Hampelmann. Mensch, Ölkuchen, mach mal bitte selber an. Du Müsli, fressender Hampelmann. Mensch, Ölkuchen, fang mal bitte selber an. Du Müsli, fressender Hampelmann. Mensch, Ölkuchen, fang mal bitte selber an. Du Müsli, fressender Hampelmann. Aber ein Prozess, der ist doch notologisch. Der Öko wurden seine Ökos wie zur Ökologisch. Warum ist unser Öko auch seit neuestem so froh? Er sitzt bei den Bios und schimpft sich Bio. Mensch, Bio, fang mal bitte selber an. Du Müsli, fressender Weihnachtsmann. Hey, hey, Mensch, Bio, fang mal bitte selber an. Du Müsli, fressender Weihnachtsmann. Bio, Mensch, Bio, Mensch, Bio, oh, Mensch, Bio.